So, nachdem in den letzten Sitzungen der Vorlesung die mehr oder weniger offenen Marx-Beziehungen der Theorien halt einfach in der Art und Weise, wie die entsprechenden Autoren Bezüge selbst hergestellt haben, ja mehr oder weniger offensichtlich waren meistens, sind offene Marx-Bezüge bei der Sitzung, zu der wir heute kommen, nämlich in der Theorie von Niklas Luhmann, zwar durchaus verbreitet, meistens aber nicht unbedingt als explizite Anschlüsse markiert, und vor allen Dingen findet man bei Luhmann eine durchaus auch wechselseitige, distanziert kritische Haltung zum gesamten Feld der marxistischen und neomarxistischen Theorien, worauf auch noch zu sprechen kommen sein wird. Wenn Sie sich andererseits an die allererste Sitzung erinnern, die ich ja mit einem Luhmann-Zitat eingeleitet habe, dann werden Sie sich vielleicht auch daran erinnern, dass ich da schon darauf verwiesen habe, dass Luhmann bestimmte epistemologische Entscheidungen und Brüche in der marxischen Theorie als konstitutiv eigentlich für das Verständnis von Sozialwissenschaften in der Moderne bezeichnet hat. Vor allen Dingen eben diese Argumentation, dass die Art und Weise, wie Marx das, was bisher in der politischen Ökonomie als naturalisierte Voraussetzung eines bestimmten gesellschaftlichen Bereichs galt, als eine gesellschaftliche Konstruktion sichtbar gemacht hat, bis hin zu dem Aufruf, was immer man sonst aufgibt, das müsse man beibehalten. Und wir werden heute sehen, dass es auch in dem, was die Beobachtung zweiter Ordnung bezeichnet, was sozusagen sein primäres wissenschaftstheoretisches Moment der Selbstbeschreibung der Systemtheorie auch ist, durchaus Affinitäten zu dem hat, was bei Marx in der Ideologiekritik gemacht worden ist, durchaus auch mit einem Anspruch, dass Ideologiekritik, wie Marx sie betrieben hat, sozusagen eine der ersten elaborierten Formen von Beobachtung zweiter Ordnung in der Moderne gewesen sei. Das heißt, die Bezüge sind nicht so eindeutig und nicht leicht einsichtig auf einer voraussetzungslosen ideologischen Ebene. Wenn man sich aber wirklich auf die Ebene von Theorie, Konstruktion, Theoriearbeit einlässt, sind sie vielleicht stärker als gedacht. Luhmann sehen Sie hier jetzt erstmal einmal als Einzelperson, da Luhmann aber selbst immer darauf hingewiesen hat, dass das Wenigste, was zwischen zwei Buchdeckeln steht, vom Autor stammt, ist auch daran zu denken, dass Luhmann immer ein kooperativer Arbeiter war, und deswegen sehen Sie hier, ihn hier auf der zweiten Abbildung auch mit seinem wichtigsten und langjährigsten Kommunikations-, Arbeits- und Lebenspartner, nämlich mit seinem Zettelkasten. Und warum der Zettelkasten auch ein sozialer Akteur ist, der an Kommunikation beteiligt ist, darauf wird auch zurückzukommen sein. Wie ich heute vorgehen will, die Vorlesung heißt ja alles ganz anders oder doch ganz ähnlich: Beobachtung funktionaler Differenzierung bei Marx und der evolutionären Theorie autopoetischer Systeme, ist, dass ich Ihnen zunächst mal kurz aufzeigen will, woher der Eindruck kommt, dass alles ganz anders ist. Das heißt, es wird da sozusagen um Luhmanns eigenes Wissenschafts- und Theorieverständnis gehen, um bestimmte Grundbegriffe und Theorieentscheidungen. Und dann in einem zweiten Punkt um seine Beschreibung der modernen Gesellschaft als funktional differenzierter Gesellschaft, wobei wir da auch schon sehen werden, dass so bei der Verschiebung der sozialen Organisation von dem Prinzip der sozialen Stratifikation auf eine in der Sachdimension, wie Luhmann das nennt, organisierten funktionalen Differenzierung durchaus Schnittmengen und Ähnlichkeiten vorhanden sind. In dem zweiten Punkt werde ich dann einmal versuchen zu klären, warum bestimmte Sachen dann doch ganz ähnlich sind, indem ich ein bisschen näher auf Luhmanns Haltung zu Kritik und zu kritischen Ansprüchen in den Sozialwissenschaften eingehe. Und dann in dem vierten Punkt an einigen Beispielen zeige, inwiefern das, was Luhmann als Methode der Paradoxieentfaltung in seiner Theorie bezeichnet, teilweise auf der Ebene der wissenschaftlichen Anlage, aber auch in den Ergebnissen durchaus Affinitäten zu Sachen zeigt, die man bei Marx oder in Anschlüssen an Marx unter dem Stichwort Widerspruchsdynamiken moderner Gesellschaft beschreiben könnte. Zunächst zu Luhmanns eigenem Anspruch. Die Theorie sozialer Systeme bricht erstmal mit ganz, ganz vielen Selbstverständnissen oder wie Luhmann das nennt, Selbstbeobachtungen der modernen Gesellschaft. Und das betrifft auch die Beobachtungen und die Selbstverständnisse in den Sozialwissenschaften. Und er beansprucht tatsächlich vielleicht auch mit ein bisschen mehr Recht als viele andere, die das ja auch immer beanspruchen, eine gänzartig neuartige Beobachtungsmöglichkeit moderner Gesellschaften bereitzustellen. Luhmann greift dabei durchaus auf viele Elemente, also auf Begriffe und Modelle aus anderen Gesellschafts- und Sozialtheorien zurück und bedient sich auch sehr frei und offen bei anderen Disziplinen, vor allen Dingen bei der Biologie, bei der Kybernetik, bei der Psychologie und bei der Philosophie, dort vor allen Dingen sozusagen Erkenntnistheorie, philosophische Erkenntnistheorie. Und gleichzeitig ist es so, dass er systematisch versucht, Wissensbestände anderer Disziplinen, also aus Geschichte, Ökonomie, Theologie, Rechtswissenschaften, Literaturwissenschaften, Pädagogik und so weiter und so fort, selbst mit zu verarbeiten. Bei all dem hat er aber den Anspruch, dass das Ganze nicht irgendwie eine umfassende Theoriesynthese sein soll, wie die vielleicht Hegel noch beansprucht hätte, die sozusagen alles vorhandene Wissen aufnimmt und in eine Synthese zusammenfasst, sondern Luhmann hat vor allen Dingen den Anspruch, ganz verschiedene Elemente zu selektieren und diese Elemente in einer bestimmten neuartigen Beschreibung der modernen Gesellschaft neu zu konfigurieren. Also das, was aus seiner Sicht Systeme ohnehin immer tun, aus der Umwelt Elemente nehmen, die aber in einer spezifischen Form des Aufbaus von immanenter Komplexität halt neu zu verbinden. Und damit beansprucht er gleichzeitig die bisherigen soziologischen Theorien und das, was er die alteuropäische Tradition nennt, also so ziemlich alles andere, was in den Sozial- und Geisteswissenschaften so betrieben wird, zu überbieten und zu ersetzen. Wie er das macht, das werden Sie an einigen Stellen auch selbst noch merken, ist etwas, was durchaus affin zu dem ist, was ich Ihnen am Poststrukturalismus schon illustriert habe. Das heißt, Luhmann bedient sich häufig sozusagen bestimmter Methoden des epistemologischen Bruchs. Also er führt Begriffsbestimmungen ein, die erstmal auf den ersten Blick kontraintuitiv sind und den Alltagsverständnissen und Erwartungen, die wir so haben, wenn wir die Begriffe hören, vielleicht deutlich widersprechen. Und er bedient sich, das macht die Bücher dann bei aller Komplexität oft auch gut lesbar, durchaus exzessiv des Stilmittels der Ironie, vor allen Dingen, wenn es darum geht, sozusagen andere Beobachtungen der Moderne halt zu beobachten. Das heißt, die werden dann ironisch auf ihre Ambivalenzen, Widersprüche und Paradoxien hin befragt und er bringt dann auch oft ganz schöne Alltagsbeispiele, bei denen man durchaus zwischendurch auch immer mal wieder zu lachen hat. Bei all dem, sowohl in der Frage, darf man in der Wissenschaft ironisch sein, manche denken ja, das ist eine sehr ernsthafte Angelegenheit, als auch natürlich in Bezug auf diese ganzen Ansprüche, ist es nicht verwunderlich, dass Luhmann innerhalb der Sozialwissenschaften sehr, sehr stark polarisierend gewirkt hat. Also wir haben es mit einem hochgradig umstrittenen Theorieangebot zu tun. Dabei finden wir sehr, sehr vielfältige Anschlüsse und Anwendungen in den verschiedensten Disziplinen, also teilweise haben auch Erziehungswissenschaftler an Luhmann angeknüpft, auch Rechtswissenschaftler, auch Politikwissenschaftler, die in den entsprechenden Feldern dann aber oft ein bisschen marginalisiert sind, weil diese Beobachtungen mit Luhmann eben doch von den normalen Vorverständnissen stark abweichen. Es gibt auf der anderen Seite aber auch sehr, sehr kontroverse bis ablehnende Behandlungen der Luhmannschen Systemtheorie, wo es dann häufig Vorwürfe der Realitäts- oder Empirieferne, Kritiken am Ausschluss des Menschen aus der Gesellschaft, oder auch am Fehlen einer dezidiert kritischen Position gibt. Und es gibt Vorwürfe der Technokratie, des instrumentellen Denkens und so weiter und so fort, auf die ich auch noch ein bisschen eingehen werde dann. Allerdings ist es so, und das ist jetzt wieder interessant, dass die generalisierende Anlage der Theorie auch die Fokussierung auf Paradoxien in der Beschreibung moderner Gesellschaft und der dekonstruktive Umgang mit anderen theoretischen Beobachtungen ab den 1970er Jahren dazu geführt hat, dass man was beobachten konnte, gerade in Deutschland, dass nämlich ehemalige Marxisten, die in den 60er, 70er Jahren so sozialisiert worden sind, intellektuell und erstmal auch in entsprechenden Gruppen waren, zu Luhmann konvertiert sind. Was eine relativ interessante Erscheinung ist, was natürlich auch dafür spricht, dass es gewisse Affinitäten der theoretischen Beobachtung gibt, aber sozusagen ohne den anstrengenden revolutionären Impuls. Nachdem der gescheitert war, konnte man sich dann auch auf Luhmann setzen und beziehen. Man könnte da jetzt viele Sachen nennen. Ein interessantes Beispiel, das sozusagen räumlich näher ist, wäre zum Beispiel Jost Halfmann, der relativ lange hier den Lehrstuhl für Techniksoziologie innehatte. Halfmann hat nämlich angefangen als sehr spezifischer Marxist, war Assistent von Alfred Sohn-Rekel und ist dann wie viele andere in den 80er Jahren zum überzeugten Luhmannianer geworden. Also das ist ein nicht ganz ungewöhnlicher Denkweg, der auch dazu die zwei Literaturangaben halt häufig auch beschrieben worden ist. Was ist jetzt der spezifische Anspruch der Luhmannschen Theorie? Erstmal scheint sie was sehr Widersprüchliches zu verbinden. Es ist nämlich eine Theorie, die Universalismus beansprucht, also universelle Geltung, und die gleichzeitig aber radikal konstruktivistisch und damit eben auch relativistisch in gewisser Weise auftritt. Sie erhebt also den universellen Anspruch einer allgemeinen, das heißt von spezifischen gesellschaftlichen und historischen Kontexten unabhängigen generalisierbaren soziologischen Theorie, aber unter der radikal-konstruktivistischen Prämisse, dass erst die Theoriekonstruktion eine bestimmte Beobachtung der Moderne ermöglicht, die auch vollkommen anders möglich wäre und die anderen möglichen Beobachtungen zugänglich bleiben muss. Daran gibt es eben eine gewisse Ähnlichkeit zum Poststrukturalismus. Und das ist dann auch in bestimmten Begriffen sedimentiert. Also Luhmann spricht eben bevorzugt von Theorieentscheidung. Also ne, man muss sich für irgendwelche Begriffe, für irgendwelche Unterscheidungen entscheiden, um überhaupt was beobachten zu können. Oder eben auch von Theorieangeboten. Also Beobachtungen sind Beobachtungsangebote, die man übernehmen kann, wenn man sie für anwendungsfähig befindet, die man aber auch nicht übernehmen muss und die man eben auch anders, auch kritisch wieder beobachten kann. Das entspricht auch so, dem entspricht dann auch so die Quintessenz der Luhmannschen Beobachtertheorie. Man kann nur sehen, was man aufgrund begrifflicher Unterscheidungen und theoretischer Entscheidungen sehen kann und nicht sehen, was man auf diesen Grundlagen nicht sehen kann. Also das heißt, jede Theorie, einschließlich der Luhmannschen, hat ihre blinden Flecken und hat die sie fundierenden, ungelösten Widersprüche und Paradoxien. Aber auch das können andere Beobachter, die mit anderen Unterscheidungen beobachten, eben sehen. Das ist sozusagen die Grundvorstellung. Und entsprechend ist der Anspruch von Luhmann jetzt auch nicht sozusagen eine unmittelbare Abbildung von irgendeiner äußeren Wirklichkeit zu geben, weil die Frage, ob man sozusagen einen unmittelbaren Realitätsbezug in der Wissenschaft oder in der Kommunikation überhaupt oder im Denken überhaupt haben kann, wird mit Luhmann eher mit einem klaren Nein beantwortet. Das heißt, die Systemtheorie findet die letzte Garantie des Realitätsbezugs ihrer Kognition allein in der Faktizität ihres eigenen Operierens. Also das heißt, die Systemtheorie ist da, so ähnlich wie für Luhmann, die meisten sozialen Systeme operativ geschlossen. Ihre Realitätsbezüge produziert sie nur selbst und sie kann sozusagen außerhalb dessen, was sie tut, nichts über die Wirklichkeit aussagen. Auch wenn sie sich natürlich aus ihrer spezifischen Beobachtungsperspektive auf anderes bezieht. Dazu vielleicht nochmal die kleine Bootansage zum Theorie-Take-Off, also zum Start der Systemtheorie in ihrer Phase als Theorie autopoetischer Systeme in Luhmanns soziale Systeme. Diese Theorieanlage erzwingt eine Darstellung in ungewöhnlicher Abstraktionslage. Der Flug muss über den Wolken stattfinden und es ist mit einer ziemlich geschlossenen Wolkendecke zu rechnen. Man muss sich auf die eigenen Instrumente, also auf die eigenen Begriffe und Unterscheidungen verlassen. Gelegentlich sind Durchblicke nach unten möglich. Ein Blick auf Gelände mit Wegen, Siedlungen, Flüssen oder Küstenstreifen, die an Vertrautes erinnern. Also ab und zu erblickt man auch noch Vertrautes auf Grundlage dieser Theorieentscheidung. Oder auch ein Blick auf ein größeres Stück Landschaft mit den erloschenen Vulkanen des Marxismus. Auch eine relativ interessante Formulierung, ne, weil die größeren Stücke Landschaften werden einer ganz bestimmten Theorietradition zugeordnet. Da erkennt man vielleicht noch besonders viel Vertrautes wieder, aber die Vulkane des Marxismus, also das revolutionäre Feuer sozusagen, ist erloschen. Man kann das Ganze jetzt abgekühlter betrachten. Aber niemand sollte der Illusion zum Opfer fallen, dass diese wenigen Anhaltspunkte genügen würden, um den Flug zu steuern. Also das heißt, die Steuerung der Systemtheorie erfolgt über die eigenen Bordinstrumente und nicht über eine irgendwie vorausgesetzte empirische Wirklichkeit. Was sind jetzt diese eigenen Bordinstrumente? In der Theorie autopoetischer Systeme hat man erstmal eine Basisunterscheidung, die wesentlich aus einer bestimmten biologischen Tradition, nämlich der biologischen Theorie von Maturana, übernommen worden ist. Nämlich die Basisunterscheidung von System und Umwelt. Die Annahme ist dabei, dass Systeme, egal ob soziale oder biologische oder welche auch immer, sich durch Unterscheidung von einer Umwelt, von der sie sich abgrenzen, erst konstituieren und sie grenzen sich ab, indem sie nur an die jeweils eigenen Operationen anschließen. Das ist mit operativer Geschlossenheit gemeint. Also Wirtschaft schließt eben nur auf Zahlung oder Nichtzahlung an, während die Fragen von Macht, sozialem Einfluss oder von Liebe in dem Bereich irrelevant sind. Ne? Das wäre ein Beispiel dafür. Wissenschaft interessiert sich für die Beurteilung nach Wahrheit oder Nichtwahrheit, während Geld zumindest im Selbstverständnis der meisten Wissenschaftlerinnen auch sozusagen nicht relevant sein sollte für diese Unterscheidung und so weiter und so fort. Das meint operative Geschlossenheit. Autopoiesis meint etwas wie Selbsterzeugung. Das heißt, Systeme erzeugen sich in ihrem Prozessieren selbst, indem sie bestimmte Elemente aus der Umwelt nach autonomen, also eigengesetzlichen Kriterien selektieren und konfigurieren. Sie machen das, weil nur auf diese Art und Weise eine Reduktion der chaotischen Komplexität der Umwelt möglich ist. Also ne, die vielen möglichen Informationen, die verarbeitet werden können, die vielen möglichen Stoffe, die verarbeitet werden könnten, müssen halt in einer spezifischen Art und Weise selektiert werden. Und nur auf dieser Grundlage der Reduktion von Umweltkomplexität wird sozusagen der Aufbau von systeminterner Eigenkomplexität für Luhmann dann möglich. In dieser System-Umwelt-Unterscheidung steckt jetzt auch drin, das ist eine wichtige Begriffsunterscheidung, weil das oft missverstanden wird, dass Systeme bei Luhmann autonom, also selbstgesetzgebend sind, aber keineswegs autark. Also das heißt, die sind immer auf Leistungen und Bedingungen ihrer Umwelt angewiesen. Also Wirtschaft zum Beispiel braucht bestimmte Kodierungen von Recht, zum Beispiel Eigentumsrechte. Die Sicherung von Eigentumsrechten braucht bestimmte Formen von Politik. Die braucht auch ein staatliches Gewaltmonopol und so weiter und so fort. Das sind alles Leistungen, die Wirtschaft nicht selbst erbringen kann, die aber vorausgesetzt sind, damit Wirtschaft in einer bestimmten Form eigengesetzlich operieren kann. Das ist damit gemeint mit autark, also nicht autark, aber autonom. Die Autonomie liegt eben darin, dass alles, was jeweils das operativ geschlossene System interessiert, die Elemente sind, die es nach eigenen Kriterien selektieren und prozessieren kann. Das ist, da hätte man so eine Affinität zur Biologie, ne? Das ist ja bei einem Stoffwechsel nicht anders. Also wenn Sie so als das, was Sie ja auch sind, nämlich biophysische Systeme, wenn Sie irgendwelche Stoffe aus der Umwelt aufnehmen und verdauen, dann verwerten Sie eben auch nicht alles, sondern Ihr Organismus selektiert bestimmte Elemente, um andere, die er nicht braucht oder die sogar schädlich wären, wieder auszuschalten. Das ist sozusagen der Grundgedanke dabei. Aber wenn Sie nicht essen und trinken würden, würden Sie halt auch nicht überleben. Das heißt, Ihr Organismus ist autonom in der Art und Weise, eigengesetzlich in der Art und Weise, wie er Elemente aus der Umwelt verarbeitet, aber ohne Umwelt wären sie halt auch nicht lebensfähig. Wie sieht es jetzt mit der Umwelt im Einfluss, in der Einflussmöglichkeiten auf Systeme aus? Luhmann geht davon aus, dass die Umwelt Systeme irritieren kann. Ne? Also das heißt, soziale Bewegungen zum Beispiel machen nicht Politik, aber sie können Politik irritieren. Aber es ist so, dass die Systeme diese Umweltirritation dann nur jeweils wieder in einer systemspezifischen Form verarbeiten können. Also das heißt, sie reagieren damit auf, in einer immer schon vorstrukturierten und damit eingeschränkten Weise, die andere Möglichkeiten der Verarbeitung ausschließen. Wirtschaft zum Beispiel, die halt immer ein sehr einfaches Beispiel dafür ist, selektiert Umweltinformationen eben nur nach eigenen Codes, also das heißt zahlen oder nicht zahlen, beziehungsweise sekundär über Eigentum haben oder nicht haben. Das setzt Recht und Politik in der Umwelt voraus, als Gewährleistung von Geld und Eigentum sowie von Güterproduktion und Naturstoffen, von Menschen, die auch arbeiten und so weiter und so fort. Aber das ist alles etwas, was sich für Luhmann nicht im Wirtschaftssystem abspielt, sondern das Wirtschaftssystem ist nur diese über Eigentum bzw. über Geld konditionierte Kommunikation. Wenn man über Systemtheorie spricht, einige haben das in der Vorlesung von Dominik Schrage schon gehört, andere werden es noch hören, muss man zumindest eine kurze Abgrenzung zu einer anderen wichtigen Systemtheorie machen. Das wäre der Strukturfunktionalismus von Talcott Parsons, bei dem Luhmann durchaus auch studiert hat. Strukturfunktionalismus macht in der Reihenfolge der Worte schon ein was sehr klar. Bei Parsons, der eben auch eine Systemtheorie vertritt, gibt es ein Primat der Struktur und der Strukturerhaltung vor dem Funktionsbegriff. Das heißt, Parsons setzt voraus, dass es überall in der Welt, das ist letzten Endes eine Theorie mit kosmologischem Anspruch, wenn man es so sagen will, eine hierarchische Struktur gibt, das, was bei Parsons das Agilschema ist. Und diese hierarchische Struktur sieht er fundiert in the essential nature of living systems in all levels of evolutionary development, from the unicellular organism to the highest human civilization. Das meint natürlich Amerika in den 60er Jahren bei ihm, die höchste menschliche Zivilisation. Aber der Anspruch ist eben, dass sich vom Einzeller bis ins Amerika der 60er Jahre letzten Endes dieselbe Grundstruktur wiederfinden lässt, die nur sozusagen manchmal besser, manchmal schlechter erhalten und erfüllt werden kann. Das ist die Grundstruktur in diesem Agilschema. Also alle Systeme müssen die Leistung von Adaption, also Anpassung an die Umwelt, Goal Attainment, also das Erreichen und Verfolgen von Zielen, von Integration der systemischen Elemente und von der Erhaltung latenter Strukturmuster gewährleisten. Luhmann macht in der Grundanlage, und das erklärt dann auch, warum seine Systemtheorie im Unterschied zur Parsonschen Systemtheorie letzten Endes zu einem Befund führt, wo die moderne Gesellschaft einfach als Unordnung und als Chaos in gewisser Weise auch erscheinen kann. Luhmann macht eine ganz andere Voraussetzung. Luhmann bezeichnet das, was er macht, als Äquivalenzfunktionalismus oder auch als funktional-strukturelle Theorie. Das heißt, er geht davon aus, dass es den Primat eines emergenten und kontingenten Ausbildens von Funktionen vor dem Strukturaufbau gibt, der dann ein permanenter Prozess ist. Das heißt, die Frage nach der Funktion von einzelnen Systemstrukturen, also zum Beispiel von Wirtschaft, Kunst, Wissenschaft, Politik und so weiter und so fort, wird bei Luhmann gestellt, ohne eine umfassende Systemstruktur der Gesellschaft als Bezugspunkt der Frage voraussetzen zu müssen. Das heißt, das Verhältnis der Teilsysteme in der Moderne kann letzten Endes als unstrukturiert und unkoordiniert und auch als unkoordinierbar und unkontrollierbar erscheinen, weil eben die Voraussetzung, dass Gesellschaften stabile Struktur haben müsste, also eine stabile Gesamtstruktur, von Luhmann in Frage gestellt wird. Und die Idee halt eher ist, dass bestimmte Funktionssysteme in der Moderne bestimmte Bezugsprobleme, Sachlogiken, Eigenlogiken ausgebildet haben, die sozusagen eine immanent emergierende Funktionslogik hervorbringen, die nicht in irgendeiner Form gesamtgesellschaftlich abgestimmt ist. Was hier auch wichtig ist, ist bei Luhmann die Unterscheidung von Funktionen als autopoetische Bezugsprobleme von Systemen und von möglichen Leistungen, die Systeme für ihre Umwelt erbringen. Zum Beispiel, wenn man das wieder aufs Wirtschaftssystem bezieht, ist es so, dass die Funktion des Wirtschaftsprinzips über das Profitmotiv bestimmt wird, oder wie Luhmann das nennt, über die progressive Regeneration von Zahlungsfähigkeit. Also das ist letzten Endes die klassische Geschichte, aus Geld mehr Geld zu machen. Und die selbstreferenzielle Schließung des Funktionssystems Wirtschaft eben in Bezug auf diese progressive Regeneration von Zahlungsfähigkeit oder auf das Profitmotiv erfolgt. Und das ist zu unterscheiden von den möglichen Leistungen, die Wirtschaft für die Gesellschaft erbringt, was dann zum Beispiel die Produktion und Distribution von Gütern wäre. Diese Trennung von Leistung und Funktion heißt jetzt eben auch, dass eine Systemstruktur der Funktionslogik des Systems folgt und dass das keineswegs heißen muss, dass damit die gesellschaftlichen Leistungen, die damit verbunden sind, auch wirklich optimal oder in der bestmöglichen Weise erfüllt werden. Wenn ich am Ende noch zur Wirtschaft komme, sieht das bei Luhmann nämlich sehr, sehr paradox aus, was das Wirtschaftssystem in Bezug auf die Produktion und Distribution von Gütern so macht. Wichtig und deswegen auch Äquivalenzfunktionalismus: der Aufbau von Funktionen ist historisch kontingent. Und es gibt für jede mögliche Leistung und für jede mögliche Funktion in der modernen Gesellschaft funktional äquivalente Lösungen, prinzipiell zumindest. Die sind in der Gesellschaft, so wie sie ist, ausgeschlossen, aber sie sind prinzipiell möglich. Deswegen kann Luhmann auch nicht so teleologisch denken wie Parsons, dass man denkt, dass eine bestimmte Gesellschaftsstruktur sozusagen die optimale Lösung aller Funktionsprobleme darstellt, sondern es gibt immer den Seitenblick auf andere Möglichkeiten. Wie realistisch der dann ist, ist eine andere Frage. Wichtig, und das finden viele irritierend, ist aber letzten Endes auch gar nicht so unverständlich, ist, dass soziale Systeme bei Luhmann nicht aus Menschen bestehen und auch nicht aus Handlungen, sondern aus Kommunikation, die an Kommunikation anschließt und weiter Kommunikation nach sich zieht. Kommunikation ist dabei für Luhmann die Einheit von drei Selektionen, also von drei Auswahlentscheidungen, die immer wieder getroffen werden müssen, nämlich der Selektion von Information, Mitteilung und Verstehen. Und an diese Selektion schließt weitere Kommunikation an, die wieder bestimmte Selektionen machen muss. Und das setzt für ihn immer schon soziale Systeme im Sinne einer wie auch immer rudimentären Interaktionsbeziehung voraus. Deswegen sind Menschen auch für Kommunikation bei ihm nicht relevant, weil irgendwelche Einzelbewusstseine, woher haben Einzelbewusstseine überhaupt Sprache? Irgendwelche Einzelbewusstseine können nicht kommunizieren. Kommunikation ist also immer eine Beziehung, die sich zwischen mindestens zwei Seiten, nämlich zwischen Ego und Alter Ego herstellen muss, und das setzt voraus, dass es schon eine irgendwie geordnete systemische Beziehung gibt. Das ist dann halt zusammengefasst in diesem schönen Zitat: Der Mensch kann nicht kommunizieren, nur die Kommunikation kann kommunizieren. Das klingt jetzt vielleicht verwirrend, ist aber letzten Endes auch nur eine Radikalisierung dessen, was ich Ihnen am Anfang so an der Konzeption der Gesellschaft bei Marx und Simmel versucht habe zu illustrieren, wo es in den Zitaten ja auch immer nur darum ging, dass Gesellschaft eben nicht aus Individuen besteht, sondern aus Beziehungen, aus Verhältnissen, aus Wechselwirkungen, die sich zwischen Individuen herstellen. Das ist das Interessante eben, das Zwischen ist, nicht die Individuen, auf die am Ende irgendetwas adressiert wird. Das ist letzten Endes derselbe Grundgedanke, der hier in Bezug auf Kommunikation vielleicht nur einfach etwas radikaler ausgesprochen wird. Das heißt, es gibt eigentlich keinen Begriff und keinen Ort für Menschen innerhalb der Theorie sozialer Systeme, auch wenn sie davon ausgeht, dass zwar keineswegs Menschen, weil Menschen sind eine spezifische Semantik, aber durchaus sowas wie biologische und psychische Systeme, die strukturell gekoppelt sind, in der Umwelt der Gesellschaft existieren und auch durchaus als Umweltfaktor von Gesellschaft wichtig sind. Aber innerhalb der Theorie gibt es eben keinen systematischen Ort, wo Menschen irgendwie als Teil der Gesellschaft gedacht werden können. Was Luhmann jetzt aber trotzdem sagt, ist, dass Handlung, Kausalität und auch die Zurechnung von Handeln auf Personen und damit auf das, was wir uns als Menschen so vorstellen, halt wichtige Zuschreibungen sind, die Beobachter innerhalb von Kommunikation vornehmen, um Komplexität zu reduzieren. Also Gesellschaft hat sich darauf eingestellt, bestimmte Sachen auf Personen zum Beispiel zu attribuieren, um sozusagen die wirkliche Komplexität von verschiedenen Einflussfaktoren zu reduzieren. Klingt halt einfacher, wenn man sagt, das war der und der oder das war die und die. Zum Beispiel wäre das die Zurechnung der Systemtheorie auf den Autor Niklas Luhmann, dass man jetzt sagt, Systemtheorie ist eben etwas, was ein bestimmter Mensch, eine bestimmte Person, nämlich Niklas Luhmann, produziert hat, was eine ziemliche Reduktion von Komplexität ausmacht, weil man kann dann ziemlich gut einordnen, das ist der und der, der hat die und die Reputation innerhalb des Wissenschaftssystems, der hat das und das gesagt und so weiter und so fort. Luhmann hat, wie gesagt, zu Recht darauf verwiesen, dass das Wenigste, was zwischen zwei Buchdeckeln steht, vom Autor stammt. Also es ist ja üblicherweise so, dass sozusagen Bücher in Kommunikation mit anderen Büchern entstehen und auch die entsprechenden Selektionen dort so gefällt werden. Und letzten Endes ist diese Zurechnung auf Personen halt etwas, was sie in allen möglichen Bereichen sich so auch überlegen können, dass das zwar eine Konvention ist, die wir gewohnt sind, aber wenn es zum Beispiel halt um die Zurechnung von irgendwelchen produktiven Leistungen auf Einzelindividuen geht, wissen Sie alle, wenn Sie mal kurz darüber nachdenken, dass das Ganze aus kooperativen Prozessen hervorgeht, an denen verschiedene Individuen beteiligt waren. Auch wenn es jetzt irgendwie zum Beispiel um Eigentums- oder Patentrecht geht, ist es ja nicht so, dass die Leute, die am Ende das Patent halten, irgendwie Kraft ihrer Wassersuppe irgendetwas erfunden hätten, sondern es geht letzten Endes darum, dass es einfach eine konventionalisierte Zurechnung ist, dass das jetzt als geistiges Eigentum von XYZ behandelt ist. Aber Bill Gates zum Beispiel hat sich nicht einfach sozusagen den modernen Computer und die moderne Software in seiner Garage selbst runtergewichst, sondern das Ganze setzt voraus, dass es einen 200-, 300-jährigen Prozess wissenschaftlicher Evolution gegeben hat, wo es zum Beispiel irgendwelche Nerds wie Leibniz gab, die sich total wirtschaftlich unmotiviert sowas wie das binäre Zahlensystem ausgedacht haben. Okay, also darum geht es letzten Endes. Systeme rechnen sozusagen Sachen, weil das Komplexität reduziert auf Individuen zu, auf Personen, aber das ist eben eine Zurechnung, die nicht unbedingt was damit zu tun hat, dass diese Personen irgendwie wirklich das, was ihnen zugerechnet wird, halt irgendwie getan oder veranlasst oder verursacht haben. Entsprechend ist es für Luhmann auch so, dass die sinnkonstitutiven Kommunikationspartner, also Ego und Alter Ego, keineswegs Subjekte sind, sondern eben auch nur Zurechnungsadressen innerhalb einer Kommunikation. Das heißt, das können Personen sein, das können aber genauso gut Gruppen, Organisationen oder Systeme sein, das können auch Haustiere sein, das können Computerprogramme sein. Also wenn Sie sich an den aktuellen Wahlkampf erinnern, in den USA gibt es ja jetzt schöne Analysen, wo ganze Kommunikationsketten eigentlich nur noch von Social Bots geführt worden sind. Also die Social Bots der Republikaner bzw. von Trump twittern halt das eine. Darauf reagieren Social Bots der Demokraten, indem sie was anderes machen. Darauf reagieren wieder die anderen Social Bots. Komplette Kommunikationsketten, ohne dass daran irgendein Mensch noch direkt beteiligt war, der kommuniziert hätte, sondern eben nur die Programme. Okay, das Ganze funktioniert aber auch voraussetzungsloser, also es können alle möglichen Artefakte Kommunikationsadressen sein. wie zum Beispiel du meinst Zettelkasten, soweit ihnen eben in einer Sinnprozession ein Mitteilen oder Verstehen zugerechnet werden kann. Deswegen hier nochmal ganz kurz was zum Zettelkasten. Also Luhmann selbst würde die Systemtheorie eben nicht als Produkt des Autors Luhmann sehen, sondern als emergentes Produkt von ganz vielen Kommunikationen. Ne, das ist auch sozusagen das, was er in der Lehre gemacht hat, das, was er mit Büchern kommuniziert hat und so weiter und so fort, wichtig. Aber sein wichtigster Kommunikationspartner, der deswegen halt auch explizit erwähnt werden müsste, war der Zettelkasten. Was ist ein Zettelkasten? Ein Zettelkasten ist eine Gesamtheit von aufeinander verweisenden Notizen, die halt komplexe Verweisungszusammenhänge aufbauen. Und das erzeugt eine Unordnung mit nicht beliebiger Struktur, wie man das nennt. Er vergleicht das auch mit einer Mülltonne. Also das heißt, ne, auch in eine Mülltonne werden bestimmte Sachen reingeworfen. Das heißt, die Struktur von dem, was da reingeworfen wird, ist nicht beliebig, aber auch in der Mülltonne fangen Sachen an zu gären. Da entwickeln sich sozusagen neue Beziehungen und Elemente. Darum geht es. Es ist sozusagen, der Zettelkasten wird damit selbst zu einem System, das emergente Eigenkomplexität und ungeplante Struktur und Sinnbeziehung aufbauen kann. Und dabei natürlich auch eine Menge Zufall einbaut. Das war für Luhmann durchaus wichtig, weil die Systemtheorie auch so ein permutatives Konzept verfolgt, ne? Sich einfach von bestimmten Verweisungsmöglichkeiten auch treiben lassen und dann mal sehen, was die mögliche Selektion bringt. Man fängt bei Picasso an und landet bei Wirtschaft. Oder man fängt bei politischen Entscheidungen an und landet irgendwie am Ende doch bei Kunst. Und das Ganze, also systemisch funktioniert es halt einfach so, dass sozusagen auf jeden Zettel, und die werden über Jahrzehnte immer wieder eingestellt, sozusagen dann immer Nummern geschrieben werden, und natürlich hat niemand mehr im Kopf, was alles auf diesen Nummern steht. Aber wenn man das sozusagen neu aktualisiert, stellt genau das sozusagen neue Verweisungszusammenhänge und Sinnbezüge her. Und damit wäre dann auch die elementare Voraussetzung von Kommunikation erfüllt, dass sich nämlich Partner mit ihren Selektionen von Informationen, Mitteilungen, Verstehen wechselseitig überraschen und irritieren können. Gut. Es gibt jetzt ein Ausgangsproblem der Systemtheorie, dass nämlich genau das, was ich die ganze Zeit vorausgesetzt habe, für Luhmann was extrem Unwahrscheinliches ist, dass nämlich Kommunikation überhaupt funktioniert. Das heißt, als Einheit von drei Selektionen, von drei Auswahlen, die immer auch anders möglich wären, ist es extrem unwahrscheinlich, dass Kommunikation in dem Sinne prozessiert, dass Anschlüsse funktionieren. Also das heißt, dass ein bestimmtes Verstehen zustande kommt, das dann zum Beispiel auch wieder verstanden werden kann. Warum ist das unwahrscheinlich? Wir haben eben drei Selektionen. Die Mitteilung ist eine kontingente Selektion, denn es hätte auch anderes oder eben auch nichts mitgeteilt werden können oder nicht in dieser Form oder in einer anderen Form. Die Information, die in der Mitteilung transportiert werden soll, ist selbst eine Selektion, weil sie irgendwie ein ganz bestimmtes Dieses aus der unbestimmten Vielzahl von Möglichkeiten auswählt und alles andere ausschließt. Und das Verstehen ist auch wieder ein Selektionsprozess, weil bestimmte Möglichkeiten des Verstehens durch die Mitteilung und durch die Information niemals vollständig festgelegt worden sind. Wenn Sie sich zum Beispiel so an diese Vorlesung erinnern, dann können Sie ziemlich viele von denselben Mitteilungen und Informationen, die ich so gebracht habe, sowohl einfach als akademisches Belehrungsangebot lesen. Sie können sie auch als interessante wissenschaftliche Anekdote lesen. Sie können sie mitunter aber auch dieselben Informationen als Aufruf zur subversiven Tat lesen. Das heißt, die Art und Weise, was Sie jetzt daraus selektieren, ist sozusagen durch die Information und durch die Mitteilung nicht notwendig vorbestimmt. Dass Kommunikation jetzt aber weiterläuft, setzt eben voraus, dass es eine gewisse Abstimmung in diesen Selektionsketten gibt und dass das gelöst werden muss, was Luhmann das Problem der doppelten Kontingenz nennt, dass nämlich die Selektion von Ego und Alter Ego auf beiden Seiten immer kontingent ist und die Frage ist also weder notwendig noch zufällig und die Frage ist, wie kann diese doppelte Kontingenz so überwunden werden, dass es zum evolutiv unwahrscheinlichen Zustand kommt, dass Kommunikation funktioniert und in irgendeiner Form immer weiter läuft. Das hat für Luhmann was damit zu tun, dass es in der gesellschaftlichen Entwicklung zur Emergenz, also zum Auftauchen, das hat niemand geplant, die entstehen einfach aus ungeplanten Prozessen, irgendwann zur Ausbildung von Kommunikationsmedien kommt, am elementarsten natürlich Sprache, die die Unwahrscheinlichkeit des Verstehens reduziert, also das heißt, natürlich können Sie sich auch mit Sprache immer noch massenhaft missverstehen, aber Sprache bedeutet eben doch, dass es bestimmte Erwartungen und Erwartungserwartungen gibt, die in Bezug auf bestimmte Begriffe und Semantiken halt planbar geworden sind. Wenn Sie irgendjemandem sagen, ich liebe dich, wissen die meisten Leute irgendwie, was damit jetzt gemeint sein soll. Und darum geht es. Das heißt, das kann sozusagen dann auch wieder eine bestimmte Anschlusskommunikation wahrscheinlich machen, die in irgendeiner Form auf dieses Verstanden reagiert. Außerhalb von kleinen Interaktionen ist es natürlich wichtig, wenn wir es mit komplexen Gesellschaften haben, dass auch potenziell viele Adressaten erreicht werden können, was jetzt auch wiederum unwahrscheinlich ist. Diese Unwahrscheinlichkeit des Erreichens von Adressaten wird für Luhmann durch die sogenannten Verbreitungsmedien gelöst, also das, was Schrift, Buchdruck oder heute das Internet leisten, also Informationen und Mitteilungen einer potenziell unendlichen Vielzahl von Adressaten verfügbar zu machen. Und schließlich und für die Luhmannsche Systemtheorie am wichtigsten ist die Ausbildung von dem in der Moderne, was er symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien nennt, die die Unwahrscheinlichkeit des Erfolgs einer Kommunikation, dass halt auf eine Kommunikation eine ganz bestimmte konditionierte Anschlusskommunikation erfolgt, reduzieren. Symbolische generalisierte Kommunikationsmedien meinen bei Luhmann letzten Endes, dass Selektion über einen binären Code in einer ganz spezifischen Art und Weise vorstrukturiert sind. Das heißt, bei Geld geht es eben um Zahlen oder Nichtzahlen und alles andere ist sozusagen für das Wirtschaftssystem in dem Moment, wo eine bestimmte Transaktion vonstatten geht, irrelevant. Das heißt, alle anderen Möglichkeiten, wie bestimmte Transaktionen auch laufen könnten, sind von vornherein ausgeschlossen. Genauso geht es beim Recht eben um die Frage Recht, Unrecht und eben nicht um die Frage, ob jemand für ein bestimmtes Gerichtsurteil mehr bezahlen kann. Und das könnte man jetzt endlos so durchdeklinieren. Es geht hier um dieses Grundprinzip, dass halt genau diese Codierung halt bedeutet, dass bestimmte Anschlüsse wahrscheinlich werden und wahrscheinlich in einer ganz, ganz bestimmten Form stattfinden, die andere Möglichkeiten ausschließt. Funktionale Differenzierung in der Moderne ist für Luhmann jetzt genau ein Prozess der Emergenz relativ autonomer Systeme, die jeweils ein symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium für sich sozusagen monopolisieren. Also das heißt, Transaktionen, die über Geld vermittelt werden, gehören ins Wirtschaftssystem, Frage Recht, Unrecht gehört ins Rechtssystem, Frage Macht, Nichtmacht, Regierung, Opposition, politische Entscheidungen, die damit ermöglicht werden, gehören ins politische System und so weiter und so fort. Damit sind wir jetzt bei der Frage, was meint Luhmann eigentlich mit funktionaler Differenzierung und wie ist das vielleicht von vorangegangenen Formen gesellschaftlicher Differenzierung unterscheidbar. Luhmann unterscheidet typologisch erstmal vier mögliche Formen von Differenzierung. Segmentäre Differenzierung, das, was man vor allen Dingen in Stammesgesellschaften findet, könnte man so zusammenfassen, sie haben ein Nebeneinander von bestimmten Gruppen, die intern relativ gering gegliedert sind. Also es gibt kaum Hierarchien, es gibt wenig Arbeitsteilung, es gibt sehr klare Regelungen, wie das Verhältnis der Gruppen zueinander geregelt ist, nämlich über Exogamie der Heiratsbeziehung. Und das ist eben das, was er segmentäre Differenzierung nennt, im Anschluss an Durkheim und Lévi-Strauss vor allen Dingen. In der Entwicklung zu den sogenannten Hochkulturen findet man dann zunächst etwas, was Luhmann Zentrum-Peripherie-Differenzierung nennt. Das heißt, Gruppen werden so groß, dass bestimmte Entscheidungsprozesse, bestimmte Ressourcenkontrollfragen und so weiter und so fort in den Gruppen selbst nicht mehr unmittelbar gelöst werden können. Es kommt hier zu einer Ausbildung einer hierarchischen Struktur, die vor allen Dingen räumlich organisiert ist. Das heißt, Macht- und Ressourcenkontrolle und damit auch bestimmte Formen von gesellschaftlichen Entscheidungen werden in einem Zentrum konzentriert, von dem die Peripherie abhängig ist und dass die Peripherie in irgendeiner Art und Weise mitbestimmt und dominiert. Das wäre zum Beispiel eine Struktur, die Sie in vielen früheren Großreichen finden. Das römische Imperium zum Beispiel mit dieser Zentralisierung von Ressourcenkontrolle und Entscheidungsfunktionen in der Hauptstadt, also in Rom, bei gleichzeitig einer unglaublich weiten Ausdehnung. Der dritte Typus von Differenzierung, der sich ebenfalls relativ früh mit der Ausbildung von Hochkulturen etabliert, ist das, was Luhmann stratifikatorische Differenzierung nennt, also die Differenzierung der Gesellschaft in hierarchisch gestaffelte soziale Gruppen, also Stände oder Kasten zum Beispiel. Stratifikatorische Differenzierung ist dadurch gekennzeichnet, dass sie sehr, sehr stark ausgeprägte und gleichzeitig in hohem Maße naturalisierte Hierarchien haben und dass sie eine soziale Schließung der Oberschicht haben, die durch ständebezogene Endogamie-Regeln, also der Adel heiratet eben nur untereinander, geregelt und reproduziert werden und dass sie gleichzeitig eine klare Macht- und Ressourcenkonzentration nicht mehr unbedingt räumlich, sondern vor allen Dingen bei diesen Gruppen der Oberschicht haben, die gleichzeitig in gewisser Weise die Einheit der Gesellschaft repräsentieren können. Ne? Also, der Staat bin ich, der berühmte Ausspruch von Louis dem 14. Wäre dafür ein Beispiel, dass es zumindest den Anspruch gibt, der Monarch oder der Adel insgesamt repräsentiert mit seiner Lebensweise, mit seinen Entscheidungen und garantiert die Einheit der Gesellschaft insgesamt. Der Typus der funktionalen Differenzierung sieht jetzt deutlich anders aus. Für Luhmann ist funktionale Differenzierung vor allen Dingen erstmal ein nicht hierarchisches Nebeneinander autonomer Teilsysteme, die nicht über soziale Gruppen definiert sind, sondern über sachliche Bezugsprobleme, über bestimmte Funktionen, die sie erfüllen. Und diese Teilsysteme, daran kann man auch erkennen, dass es diesen Prozess gegeben hat, werden in spezifischen ausdifferenzierten Semantiken beschrieben, beziehungsweise sie beschreiben sich für Luhmann selbst in diesen spezifischen ausdifferenzierten Semantiken, wo das Recht eben was anderes ist als die Wissenschaft und so weiter und so fort. Diese funktional differenzierten Teilsysteme erbringen für Luhmann durchaus füreinander Leistung und sie verhalten sich historisch koevolutiv, also das heißt, Wirtschaft in einer bestimmten Form konnte sich nur ausbilden, indem sich gleichzeitig koevolutive Prozesse im Recht und in der Politik ereignet haben, zum Beispiel eben die am einfachsten darstellbare Durchsetzung von bestimmten Eigentumsrechten, des Privateigentums und so weiter und so fort. In diesem wechselseitigen Erbringen von Leistungen bilden Systeme auch das aus, was Luhmann strukturelle Kopplungen nennt. Also es gibt halt strukturelle Kopplungen zwischen Wirtschaft und Politik, zwischen Wirtschaft und Recht, zwischen Wirtschaft, Politik und Recht und so weiter und so fort, wo bestimmte Leistungen füreinander erbracht werden. Aber das Wichtige ist, es gibt eben nicht diese Abstimmung der Leistungen aufeinander und es gibt nicht die übergreifende Struktur, wie die sich Parsons vorgestellt hat. Das führt zu dem Problem, was eigentlich die Gesellschaft in der funktionalen Differenzierung noch ist. Gesellschaft ist für Luhmann ein gemeinsamer, aber stets gleichzeitig systemrelativer Bezugshorizont aller Teilsysteme. Also alle Teilsysteme beziehen sich irgendwie auf Gesellschaft, aber sie beziehen sich auf Gesellschaft systemrelativ. Also das heißt, Wirtschaft bezieht sich anders auf Gesellschaft als Politik, Liebe anders auf Gesellschaft als Wirtschaft, Kunst anders auf Gesellschaft als Wirtschaft, Politik und so weiter und so fort. Und das heißt jetzt auch, dass die moderne Gesellschaft im Unterschied zu der klassischen stratifikatorischen Differenzierung kein Zentrum mehr hat und kein Zentrum ist, und dass sie gleichzeitig keine Einheit bildet. beziehungsweise dass die Einheit der modernen Gesellschaft nirgendwo mehr repräsentiert oder koordiniert werden kann. Die Einheit ist einfach die Summe der Unterschiede, also die Summe der Differenzen zwischen den verschiedenen Teilsystemen. Das führt auch zu einigen Problemen in moderner Gesellschaft, worauf ich noch kommen werde. Wichtig ist jetzt, dass diese Typologie der Systemdifferenzierung für Luhmann nicht irgendwie eine eindeutige Zuordnung der Differenzierungsform zu verschiedenen historischen Gesellschaften meint. Das heißt, für Luhmann ist Gesellschaft immer durch das Nebeneinander verschiedener Differenzierungsformen gekennzeichnet, und das gilt auch für die moderne Differenzierung, für die moderne Gesellschaft, in der es eben auch noch stratifikatorische Differenzen und so weiter und so fort gibt. Aber Luhmann geht davon aus, dass es jeweils einen primären Differenzierungstypus in Gesellschaften gibt. Primäre Differenzierung heißt, dass die Form der Kommunikation in der Gesellschaft und die Gesellschaftsstruktur insgesamt durch einen ganz bestimmten Differenzierungsmodus stärker dominiert wird als durch andere. Das heißt, eine bestimmte Form der Differenzierung hat einen stärkeren Einfluss auf die Evolutionsmöglichkeiten der Gesamtgesellschaft, auf die Bildung von spezifischen Normen und Orientierungsmustern und auf die Ausbildung von bestimmten Selbstbeschreibungen. Und eine bestimmte Form der Differenzierung erlaubt dadurch eben auch die primäre Formbestimmung der Gesellschaft, auch wenn es verschiedene Differenzierungstypen parallel gibt. Was heißt das jetzt konkret? Wenn wir uns zum Beispiel die stratifikatorische Ständegesellschaft angucken, in der soziale Schichtung eben das primäre Ordnungsprinzip war, dann kann man sagen, dass die soziale Prämierung von Herkunft und Anhang, also wo stammt jemand her, welche Anhängerschaft hat er, mit welchen Leuten verkehrt er und so weiter und so fort, die Inklusion und Exklusion in allen gesellschaftlichen Bereichen eigentlich geregelt und vorstrukturiert hat. Also das heißt, die Frage, zu welchen Gütern haben Sie überhaupt Zugang, zu welchen Tätigkeitsformen haben Sie überhaupt Zugang in der Gesellschaft, zu welchen Gruppen können Sie gehören, welche Rechte und Pflichten haben Sie, inwiefern sind Sie an politischen Entscheidungsprozessen beteiligt oder nicht beteiligt, mit wem können Sie heiraten, ist alles durch diese Stellung in der Ständegesellschaft vorentschieden. Das heißt, das ist gemeint mit, dass das jetzt eben das primäre Ordnungsprinzip ist. Der nächste Punkt ist, dieser Primat des stratifikatorischen Ordnungsprinzips können wir uns auch wieder vergegenwärtigen, wenn wir in die herrschende Schicht schauen, also in den Adel, in den damaligen Gesellschaften. Das heißt, wir haben es hier mit einer relativ kleinen, aber territorial weit verbreiteten und überregional vernetzten Gruppe zu tun. Also die Adelshäuser verteilen sich über ganz Europa und stehen über ganz Europa miteinander in Kontakt. Und sie bilden jetzt bestimmte Selektionsmöglichkeiten aus, die ganz, ganz viele Fragen sozusagen regeln, und zwar meistens über die Frage des Heiratens. Also wer heiratet endogam innerhalb der Gruppe, welche anderen Adligen? Darüber wird sozusagen die Selektion neuen Personals geregelt, aber es werden darüber auch wichtige Fragen der wirtschaftlichen, politischen, religiösen und so weiter und so fort Beziehungen geregelt. Also ein konkretes Beispiel aus Sachsen. Wenn Sachsen neues Territorium braucht, seinen politischen Einfluss stärken will, seine wirtschaftlichen Kapazitäten stärken will, indem es halt mehr Land und mehr Bauern ausbeuten kann, dann verheiratet sich August der Starke eben nach Polen und muss auch eine andere Religion annehmen. Er muss nämlich Katholik werden. Ne? Das ist damit gemeint, dass sozusagen eine bestimmte Lösung für ganz viele verschiedene Bezugsprobleme halt in diesen endogamen Selektionsregeln über die Heiraten zwischen den Herrscherhäusern gelöst worden sind. Es ist jetzt aber nicht so einfach, dass man sagen kann, stratifikatorische Gesellschaften waren eben nur stratifikatorisch organisiert. A, sie sind sehr groß, B, sie sind schon relativ komplex, und das heißt jetzt, der Adel kann seine Herrschaft, anders als in den segmentären Gesellschaften, nicht permanent durch persönliche Anwesenheit organisieren und sichern. Relativ lange versucht man das sind die mobilen Höfe des Frühmittelalters, wo halt der Kaiser sozusagen die ganze Zeit im ganzen Reich rumreist, um selbst irgendwie in Konflikte einzugreifen, Entscheidungen zu fällen, Krieg zu führen oder Kriege zu befrieden und so weiter und so fort. Das ist aber eine Sache, die strukturell eigentlich nicht geleistet werden kann. Also diese permanente personale Präsenz von Herrschaft. Also sobald der Kaiser irgendwo ist, ist er woanders nicht. Und das heißt, dass sich die Organisation von Herrschaft zunehmend auf andere Prinzipien verlagert, die von persönlicher Anwesenheit entkoppelt sind. Und einen ähnlichen Effekt hat man sozusagen in der zunehmenden Ressourcenabhängigkeit des Adels, der nicht selbst produktiv ist, aber in zunehmendem Maße darauf angewiesen ist, dass er Ressourcen über die sich ausdifferenzierende moderne Marktökonomie sozusagen abschöpfen und abgreifen kann oder dass er Kredit nehmen kann, was auch immer. Der wesentliche Punkt dabei ist, dass Bürokratie, die sich ausbildet, um sozusagen Herrschaftsverwaltungsprobleme zu lösen, politische Zentralisation und die Zunahme von Geld- und marktförmigen Distributionsbeziehungen als Momente funktionaler Differenzierung in der stratifikatorischen Gesellschaft sich eben schon zunehmend durchsetzen und eine Umstellung oder die Möglichkeit einer Umstellung auf das Primat funktionaler Differenzierung vorbereiten. Umgekehrt bestehen stratifikatorische Momente für Luhmann in der modernen Gesellschaft durchaus fort. Die sind ja auch schwer zu bestreiten, das sagt uns wieder jeder neue Weltreichtumsreport und so weiter und so fort, dass wir auch in der Gegenwartsgesellschaft eine immense Konzentration von Ressourcenkontrolle und Einfluss in bestimmten, weltweit vernetzten, über großes Territorium verbreiteten, gleichzeitig sehr kleinen Gruppen von Individuen haben. Für Luhmann ändert es aber nichts daran, dass die moderne Gesellschaft in ihrer Sozialdimension primär durch Gleichheit strukturiert ist, auch wenn es diese ganzen Unterschiede gibt. Und das hat einfach was damit zu tun, dass die primäre Differenzierungsform eine andere geworden ist. Die Frage der Inklusion in die Gesellschaft, unter welchem Belang kommen Individuen, Personen überhaupt als Kommunikationsadressen in Betracht, ist eben nicht mehr durch Schichtung organisiert, sondern teilsystemspezifisch organisiert. Das heißt, ob und wie Personen für die Kommunikation von Wirtschaft, Recht, Politik, Liebe, Wissenschaft, Kunst, Religion etc. als Zurechnungsadressen relevant sind, entscheidet sich eben nicht an personalisierten sozialen Eigenschaften, nicht an der Herkunft oder Gruppenzugehörigkeit am Anhang, sondern ist durch teilspezifische Kommunikationsmedien und Codes geregelt. Und zwischen diesen Teilsystemen und den verschiedenen Codes bestehen für Luhmann Interdependenzunterbrechungen. Also das heißt, die Akkumulation und Konzentration von Reichtum und politischem Einfluss heißt nicht, dass die Leute prinzipiell in einer anderen Form an der Kommunikation der Teilsysteme beteiligt sind. Inwiefern das dann zutrifft oder auch irritiert werden kann, diese Beobachtung, ist eine andere Frage. Es geht jetzt erstmal um diese grundlegende Annahme der Theorie. Was heißt Interdependenzunterbrechung? Also erstmal heißt es was sehr Einfaches, wenn Sie im Supermarkt sind und einkaufen gehen wollen, sind soziale Beziehungen, politische Macht, die Sie möglicherweise haben, Ihr Rechtsstatus, sind Sie gerade ein entlaufener Krimineller oder jemand, der das nicht ist, Ihr Glaube, Ihre Liebe, die Frage der Wahrheit oder des wissenschaftlichen Wissens oder eben auch Fragen ästhetischer Schönheit, das ist alles irrelevant. Das Einzige, was in diesem Kontext zählt, ist die wirtschaftliche Kommunikation über Geld, also Zahlen oder Nichtzahlen. Und das bringt nicht sehr viel, wenn Sie der Verkäuferin sagen, aber ich liebe dich doch, auch wenn Sie sozusagen in anderen Sozialbeziehungen andere Menschen zu allem Möglichen bringen können, wenn Sie das behaupten, funktioniert das in dieser Sozialbeziehung offensichtlich nicht. Und es funktioniert auch nicht, wenn Sie sagen, ich bin aber Politiker oder ich habe in diesen und jenen Bereichen so und so viel wissenschaftliches Wissen akkumuliert und kann damit bestimmte Wahrheitsansprüche aufmachen. Können Sie als Sozialexperiment mal versuchen, wenn Sie das nächste Mal in den Supermarkt gehen, versuchen Sie die Kommunikation anders zu strukturieren und Sie werden merken, letzten Endes geht es dann eben doch nur und ausschließlich um Zahlen oder Nichtzahlen. Umgekehrt ist es so, dass in modernen Gesellschaften Gerichtsurteile Wahrheit, politischer Einfluss oder auch Staatsbürgerschaft, ästhetische Schönheit oder auch Liebe zumindest nicht regulär gekauft werden können. Also es sind sozusagen keine Kommunikationsbeziehungen, die über Zahlen und Nichtzahlen strukturiert werden können. Natürlich gibt es immer wieder Versuche, das zu tun, aber dass Interdependenzunterbrechungen eingebaut sind, sieht man eben daran, dass gerade wenn das versucht wird, das Ganze skandalisierbar und sanktionierbar ist und dann in einer je spezifischen Form von operativ geschlossenen Teilsystemen wieder verarbeitet wird. Also das heißt, wenn ein Gerichtsurteil ersichtlich gekauft worden ist, ist das ganz klar Unrecht und wird vom Rechtssystem als solches weiter behandelt. Wenn politischer Einfluss gekauft worden ist, ist das etwas, was ein politisches Fehlverhalten ist, was möglicherweise bei der nächsten Wahl sanktioniert wird. Wenn wissenschaftliche Wahrheit gekauft worden ist oder zu offensichtlich gekauft worden ist, ist es eben eine Frage des wissenschaftlichen Fehlverhaltens und so weiter und so fort. Ob das alles noch so gut funktioniert, ist eine andere Frage, oder ob es jemals so gut funktioniert hat. Deswegen streiten sich manche Systemtheoretiker inzwischen auch darüber, ob wir nicht in den letzten 20 Jahren sowas wie einen Prozess der massiven Enddifferenzierung erleben. Also in dem Sinne, dass sozusagen die Geldabhängigkeit von Wissenschaft, Politik, Rechtsfragen und so weiter und so fort valent zugenommen hat wieder. Aber sozusagen allein die Tatsache, dass wir das möglicherweise überwiegend immer noch als Problem verhandeln, zeigt halt, dass die Orientierung an der primären Differenzierungsform in der Moderne eigentlich voraussetzt, dass es irgendwie anders sein müsste und anders sein sollte. Das Ganze ist jetzt aber trotzdem nicht nur positiv. So die Quintessenz von Luhmann könnte man dahingehend zusammenfassen, dass teilsystemspezifische Universalisierung verschiedener Sachlogiken einerseits die moderne Gesellschaft zwar überdurchschnittlich leistungsfähig macht, also Wirtschaft, Wissenschaft, Recht und so weiter und so fort können sich eben unabhängig von einem möglicherweise auch noch dekadenten Adel sozusagen ausdifferenzieren und weiter ausbilden. Das heißt größere Leistungsfähigkeit, aber dadurch, dass wir es eben mit nicht abgestimmten Prozessen zu tun haben, hat man es eben auch mit einer Ausbildung von zunehmenden Eigenkomplexitäten zu tun, die in der Summe unkoordinierbar und unkontrollierbar werden, was sich dann spätestens halt auch in den Ansprüchen zeigt, sozusagen politisch in irgendwelche anderen Bereiche halt so eingreifen zu können, dass man Defizite der modernen Wirtschaft politisch korrigieren möchte. Das führt dann zu Staatsverschuldung und damit wieder zu einem wirtschaftlichen Problem zum Beispiel. Luhmann nimmt jetzt an, dass die Umstellung der stratifikatorischen auf die funktionale Differenzierung sehr, sehr deutlich in Verschiebungen der Semantik erkennbar ist, also in Verschiebungen der Begriffsbedeutung, der Wortbedeutung, die ungefähr zur selben Zeit verortet sind, wie auch Foucault oder in anderer Weise auch Marx diese Verschiebungen verortet hat, nämlich irgendwann im 18. Jahrhundert gibt es so Sachen, wo ganz, ganz valente Abweichungen zu früheren begrifflichen Selbstverständlichkeiten sichtbar werden. Und Luhmann beschreibt das dahingehend, dass auch die Semantik von einem Primat der ständischen Differenzierung auf einen Primat der jeweils teilsystemspezifischen universalen Semantik umgestellt wird. Was heißt das? Es gilt jetzt eben nicht mehr das Ständerecht, sondern die rechtliche Reflexion nimmt die Form von universalen Rechten an, also die allgemein allen Personen, Menschen, unabhängig vom Stand zukommen sollen. Das wären dann die Debatten zunächst über das sogenannte Naturrecht oder die sogenannten Naturrechte, dann sozusagen später die Menschenrechtsdebatten. Sie können eine ähnliche Entwicklung sehen, wenn Sie sich sozusagen angucken, wie sich eine eigenständige Wirtschaftstheorie ausdifferenziert. Während im Merkantilismus und auch noch in der politischen Ökonomie die Frage von Wirtschaft und Politik sehr, sehr eng gekoppelt sind und sehr, sehr eng miteinander verschränkt sind, beziehungsweise im Merkantilismus eigentlich ununterscheidbar verschränkt sind, haben sie in der Entwicklung einer eigenständigen Wirtschaftswissenschaft zur neoklassischen Wirtschaftstheorie, die dann irgendwann im 19. Jahrhundert ihre bis heute noch bestimmende Gestalt annimmt, haben Sie einen Prozess, in dem sozusagen alle Belange, die politisch sind, die in irgendeiner anderen Weise sozial sind, halt zunehmend aus dieser Theorie ausgeschieden werden und sozusagen nur noch die Frage von Wirtschaft in einem ganz, ganz bestimmten Sinne, in einem sehr eng gefassten Sinne, entscheidend ist. Sie haben was Ähnliches, wenn Sie sich sozusagen die Verschiebung der Semantiken von Intimität, von ständischen Konzepten von Ehe und Wirtschafts- und Gütergemeinschaft auf die romantische Liebe angucken, wo es eben auch darum geht, dass die romantische Liebe eben ein universelles Prinzip zu sein beansprucht, das sozusagen nicht an bestimmte soziale Eigenschaften, an Herkunft, Anhang und so weiter und so fort gebunden ist. Alles, was man als Klassensemantik bezeichnen könnte, ist für Luhmann in dieser Zeit auch was Signifikantes für diesen Prozess. Er behandelt die Ausbildung der Klassensemantik nämlich als Überleitungssemantik. Also dass Leute auf einmal von Klassen sprechen und nicht mehr von Schichten, hat einfach etwas damit zu tun, dass die Umstellung von der stratifikatorischen Differenzierung weg reflektiert wird. Wenn Sie sich an die marxische Bestimmung der Klassenbegrifflichkeit erinnern, wissen Sie ja, dass auch bei Marx die Klasse vor allen Dingen halt erstmal funktional bestimmt ist und eben nicht mehr durch Herkunft und Stand. Für Luhmann ist es allerdings so, darüber lässt sich dann streiten, dass er davon ausgeht, dass die Klassensemantik sozusagen in so einem Übergangsding verharrt und sozusagen die Umstellung auf das Primat funktionaler Differenzierung nicht konsequent mitvollzogen hätte. Wobei dann eine interessante Anschlussfrage wäre, die ich heute hier nicht lösen will, darüber habe ich ein dickes Buch geschrieben, wie man sozusagen die Bestimmung der Kopplung von sozialer und funktionaler Differenzierung in der Moderne vielleicht anders denken könnte als Luhmann. Was wir jetzt in diesen semantischen Verschiebungen auch erkennen, ist, dass sich Wissenschaftserkenntnistheorie, Politik, Wirtschafts- und Erziehungswissenschaften ausdifferenzieren, ebenso wie Ästhetik und Kunstgeschichte. Eine moderne Theologie, also Theologie, die nur noch beansprucht, für den Glauben zuständig zu sein und sich in wirtschaftliche und politische Belange nicht mehr unbedingt mit einmischt oder das allenfalls sekundär tut. Und Luhmann geht davon aus, dass diese semantischen Verschiebungen was markieren, was er dann in diesem Begriff der Reflexionswissenschaften der Teilsysteme zusammenfasst. Das heißt, bestimmte Reflexionswissenschaften differenzieren Semantiken zur Verarbeitung der Bezugsprobleme von bestimmten Teilsystemen weiter aus. Welche Funktion hat das generell? Also Semantiken, Begriffe, Wortverwendung sind ein zugreifbares und veränderliches Wissen, das für die Selbstbeschreibung der Gesellschaft genutzt wird, und sie dienen damit eben auch immer der Selbstbeschreibung und Selbstbeobachtung der Systeme und bilden eine bestimmte Art und Weise, wie soziale Systeme operieren, indem sie nämlich bestimmte Möglichkeiten laufend aktualisieren und andere ausschließen. Für die Systemtheorie als Beobachtung zweiter Ordnung bilden die Semantiken der Reflexionswissenschaften als Beobachtung erster Ordnung dann das empirische Material. Also das heißt, Luhmann guckt sich die Wirtschaftswissenschaften oder den Diskurs der Wirtschaftswissenschaften nicht so an, wie Wirtschaftswissenschaftler das tun, sondern er guckt aus einer anderen Perspektive drauf und versucht zu erkennen, welche systemspezifischen Paradoxien manifestieren sich in diesem Diskurs der Wirtschaftswissenschaften. Und das macht er für alle anderen Reflexionswissenschaften, also wenn sich Luhmann Politikwissenschaft anguckt und so weiter und so fort, genauso. Das wäre wieder eine Verbindung zu dem, was Marx in der Ideologiekritik auch gemacht hat. Damit sind wir jetzt bei der Frage, wie steht es denn jetzt eigentlich mit Luhmann und der kritischen Gesellschaftstheorie oder wie steht es mit Luhmann und Marx? Wichtig ist erstmal, dass Luhmann selbst sich immer sehr kritisch distanziert zum Anspruch einer kritischen Gesellschaftstheorie verhalten hat. Er identifiziert kritische Soziologie mit der Fuchtel moralischer Ermahnungen. Kritik wäre zur Ablehnung aufrufen, Kritiker gerieren sich immer als konkurrierende Beschreiber mit tadelfreien moralischen Impulsen und besseren Durchblick und treten mit der Attitüde des Besserwissens auf. Und wenn man irgendwann mal einen Text von Habermas gelesen hat, dann weiß man, dass diese Kritik von Luhmann nicht ganz unberechtigt ist. Aber das ist sozusagen die Primärablehnung von Luhmann gegenüber einer bestimmten Form von kritischer Theorie. Gleichzeitig ist es so, dass er in bestimmten wissenschaftlichen und gesellschaftspolitischen Kontroversen der 70er und 80er Jahre eine dezidierte Gegenposition zu konventionellen Selbstverständnissen des Marxismus und der kritischen Theorie eingenommen hat, etwa im Streit um die Klassentheorie oder in der sogenannten Technokratiedebatte, über die ihn Dominik Schrager schon was erzählt hat oder Ihnen noch erzählen wird. Was jetzt für den heutigen Kontext der Vorlesung wichtig ist, ist, dass das in der kritischen Theorie und im Marxismus natürlich auch zu einer Abwehrreaktion führt. Das heißt, wenn Sie entsprechende Texte lesen, dann gilt Luhmann dort als konservativ, technokratisch, gesellschaftsaffirmativ oder die ganze Theorie wird als Ausdruck der instrumentellen Vernunft oder als Entfremdungssymptom gelesen. Deutlich ist das in der Luhmann-Habermas-Kontroverse in den frühen 1970er Jahren. Dazu einfach ein kleines Zitat von Habermas. Luhmanns Systemtheorie ist eine Hochform eines technokratischen Bewusstseins, das heute praktische Fragen als technische von vornherein zu definieren und damit öffentlicher, ungezwungener Diskussion zu entziehen gestattet. Und er kritisiert die Verpflichtung der Theorie auf herrschaftskonforme Fragestellungen, auf die Apologie des Bestehenden um seine Bestandserhaltung willen. Wenn Sie sich Luhmann im Einzelnen durchlesen, werden Sie finden, dass da von Apologie nicht viel die Rede ist, sondern sehr viel von Problemen und Paradoxien der modernen Gesellschaft. Aber wenn jemand kritische Theorie in einer konventionellen Form ablehnt, dann muss er eben für kritische Theoretiker dann auch das Gegenteil sein, nämlich jemand, der affirmativ ist. Luhmann beansprucht hingegen selbst mit dem, was er Beobachtung zweiter Ordnung nennt, also dass man eben Selbstverständlichkeiten der Gesellschaft und auch anderer Theorien, einschließlich der kritischen, anders beobachtet, durchaus eine bestimmte Tradition der Kritik anzuknüpfen, wie man sie halt irgendwie auch im aufklärerischen, wissenschaftlichen Kritikverständnis gefunden hat. Reflexion auf den Gebrauch von Unterscheidungen, die andere Leute machen, wäre so ein Ausdruck dafür. Was er den kritischen Theoretikern aber gleichzeitig vorwirft, ist, dass sie das Autologieproblem nicht lösen. Autologieproblem heißt, dass sich kritische Theoretiker, zumindest einige, eben als konkurrierende Besserwisser aufführen, die sozusagen für ihre Theorie und für ihre Beobachtung Einwandsimmunität beanspruchen, dass eben kein anderer das Ganze richtig verstanden hat und dass sie sozusagen bitte auch nicht kritisch gelesen und reflektiert werden sollen. Dazu sozusagen eine kleine Erwiderung von Luhmann auf Habermas. Eine andere Strategie, wie sie mit Nachdruck und Eleganz von Jürgen Habermas vertreten wird, arbeitet mit gesellschaftspolitischen Positionszuweisungen. Mehr und mehr kompensiert dann aber das Beschreiben derjenigen, die angeblich gesellschaftskonform, affirmativ, konservativ und so weiter denken, das Stagnieren der eigenen Theorieentwicklung. Auf gut marxistischen Bahnen wird Ideologiekritik zum Schwerpunkt des eigenen Denkens und die eigene Gesellschaftsbeschreibung verlagert sich in immer raffiniertere Bemühungen, dem fremden Theoriegut gerecht zu werden und zugleich zu erklären, aufgrund welcher gesellschaftlichen Bedingungen andere nicht in der Lage sind, die Gesellschaft, inklusive sich selber, so zu sehen, wie es von den Kritikern für richtig gehalten wird. In dieser Hinsicht kann freilich die Theorieleistung von Marx kaum überboten werden. Es verändert sich nur der gesellschaftliche Kontext des Angebots. Der Beobachter zweiter Ordnung kann sich wie gewohnt zum Beobachter erster Ordnung kritisch einstellen. Er kann sich ihm gegenüber ablehnend oder belehrend verhalten, kann Übernahmeangebote unterbreiten, was auch wir soeben tun, aber er muss sich in seinen eigenen Beobachtungen beobachten bzw. beobachten lassen. Er muss seine Instrumente offenlegen, muss sich wie Fragen stellen. Also das Interessante ist in diesem kleinen Zitat, dass der Anspruch dessen, was kritische Theorie macht, gar nicht vollkommen negiert wird. Im Gegenteil, Luhmann sagt ja sogar, was auch wir gerade tun. Also letzten Endes argumentiert er in einem Modus, der von dem Modus, in dem kritische Theorie argumentiert, nicht so sehr verschieden ist. Was der Anspruch nur gleichzeitig ist, ist, dass ich bitte schön jede Theorie und jede Theorieentscheidung eben auch der Beobachtung und Kontrolle durch andere aussetzen muss und nicht beanspruchen kann, sozusagen ein bestimmtes richtiges Wissen über Gesellschaft zu vertreten. Das wären dann halt teilweise die unschönen Seiten in manchen Diskursen von Adorno, wo Sie dann halt lesen können, dass halt die Tatsache, dass ihn niemand versteht, halt einfach nur zeigt, wie deformiert und unvollständig die durch den normalen wissenschaftlichen Betrieb deformierten Subjekte einfach schon sind. Das ist eine Zuschreibung, die aber nichts erklärt und die halt letzten Endes dazu führt, dass bestimmte Entscheidungen, die man selbst getroffen hat, halt der Kritik entzogen werden sollen. Das ist letzten Endes das, wogegen Luhmann sich hier hauptsächlich wendet. Für Luhmann selbst kann jetzt offen bleiben, ob die funktionale Betrachtungsweise, die er vertritt, kritisch gemeint ist. Das ist eine Beurteilung, die er den Beobachtern überlässt, wenn diese mit der Unterscheidung kritisch-affirmativ beobachten wollen. Was allerdings deutlich wird, ist, dass für ihn die Beobachtung zweiter Ordnung implizit immer einen zumindest subversiven Charakter hat, weil er Selbstbeobachtung aufbricht und irritiert, Paradoxien und Widersprüche offenlegt und gerade das sichtbar macht, was in der Beobachtung erster Ordnung unsichtbar gemacht wird. Entsprechend finden Sie manchmal so Beipackzettel zur Systemtheorie, wo Luhmann vor den Risiken und Nebenwirkungen funktionaler Analyse warnt, weil die eben eine toxische und zersetzende Wirkung auf ihren Gegenstand hätten. Dazu mal ein paar längere Zitate. Funktionale Analyse benutzt Relationierung mit dem Ziel, Vorhandenes als Kontingent und Verschiedenartiges als vergleichbar zu erfassen, was auch dazu dient, das Vorhandene für Seitenblicke auf andere Möglichkeiten zu öffnen. Wissenschaftliche Beobachtung als dem Gegenstand inkonkurrente Perspektive macht dabei mehr Komplexität sichtbar als aus der Binnenperspektive eines konkreten Milieuwissens und der laufenden Selbsterfahrung beobachtbar ist. Dadurch überfordert sie, also die Beobachtung zweiter Ordnung, die selbstreferenzielle Ordnung ihres Gegenstands, sie untergräbt seine intuitive Evidenz, sie irritiert und verunsichert, stört und zerstört möglicherweise, wenn die natürliche Lethargie ihren Gegenstand nicht ausreichend schützt. Das gilt vor allem, wenn die Analyse über latente Strukturen und Funktionen aufklärt, also Relationen behandelt, die für das Objektsystem nicht sichtbar sind und vielleicht auch nicht sichtbar gemacht werden können, weil die Latenz selbst eine Funktion hat. Also das, was sozusagen die Wirtschaftstheorie nicht sehen kann, weil es ihren eigenen Unterscheidungen zugrunde liegt und weil bestimmte Sachen hier irgendwie visibilisiert werden müssen. Dazu gibt es gleich noch ein abschließendes Beispiel. Insgesamt ist Luhmanns Theorie damit in seiner eigenen Definition moderner Semantiken sozusagen ambivalent verortet. Und ich glaube, das macht auch die Spannung aus, warum viele Leute, die kritisch denken, mit Luhmann viel anfangen können. Am Ende aber immer auch das Problem bleibt, dass Luhmann natürlich keine Angebote macht, die irgendwie wirklich konstitutiv über diese bestehende Gesellschaft hinausweisen. Luhmann selbst unterscheidet in der Moderne, also in der Ausdifferenzierung moderner Semantiken, prinzipiell zwei Möglichkeiten der Selbstbeschreibung und Selbstbeobachtung von Gesellschaft, nämlich die paradoxe und die tautologische. Auf der einen Seite, bei der tautologischen, geht es um Entparadoxierung, bei der anderen, bei der paradoxen, geht es um Paradoxieentfaltung und die Art und Weise, was jeweils gemacht wird, bildet dann die Grundlage von entweder tendenziell eher progressiven und emanzipatorischen Ideologien oder von konservativen Ideologien. Die einen sind paradox, die anderen sind tautologisch. Was heißt das jetzt? Die paradoxe Beschreibung beschreibt Gesellschaft eigentlich immer als das, was sie noch nicht ist und verlagert die Möglichkeit der Identität einer anderen Gesellschaft in eine Zukunft, die in der Gegenwart schon angelegt ist. In eine Möglichkeit, deren Realisierung von bestimmten Kräften verhindert wird oder deren Verwirklichung von evolutionären oder revolutionären Entwicklungen abhängt. Das wäre sozusagen das Arbeiten mit Widersprüchen bei Marx zum Beispiel, das genau dieser Beobachtungsmöglichkeit folgt. Sozusagen die Widersprüche innerhalb des Kapitalismus verweisen auch auf andere Möglichkeiten einer anderen Gesellschaft, die sozusagen gegeben ist, aber gleichzeitig durch bestimmte Kräfte und Logiken in der Gegenwartsgesellschaft verhindert werden. Solche paradoxen Beschreibungen werden genau durch das möglich für Luhmann, was er als funktionale Differenzierung beschreibt, nämlich durch die Zunahme von Kontingenz und Komplexität in der Gesamtgesellschaft, durch die Zunahme offener Zeithorizonte durch den Verlust einer Einheit der Gesellschaft, die irgendwie als gestaltbar und steuerbar erscheint oder zumindest irgendwie eine einheitliche Repräsentation ermöglichen würde. Die tautologischen Beschreibungen, was dann eher die Konservativen sind, reagieren eigentlich letzten Endes auf dieselben Phänomene, nur in einer anderen Art und Weise. Sie beschreiben die Gesellschaft nämlich unter denselben Bedingungen so, dass das, was die Gesellschaft bestimmt, nach den gesetzten Prämissen eigentlich anders gar nicht sein kann, und sie invisibilisieren, also verunsichtbaren, gleichzeitig die grundlegenden Paradoxien der modernen Gesellschaft. Also versuchen dann darzustellen, dass die moderne Gesellschaft eben doch die bestmögliche Ordnung ist, die zum Beispiel Produktion und Bedürfnisse am besten irgendwie miteinander abstimmt und vermittelt. Was jetzt interessant ist, ist zunächst zu sagen, dass der Modus der meisten Selbstbeschreibungen für Luhmann letzten Endes eine Beobachtung, in der Beobachtung erster Ordnung letzten Endes tautologisch ist. Also das heißt, die Wirtschaftswissenschaften setzt bestimmte Prämissen, aus denen heraus bestimmte Sachen nicht mehr gesehen und nicht mehr thematisiert werden können und aus der gleichzeitig die Dinge, so wie sie sind, als nicht anders möglich erscheinen. Und dasselbe machen die modernen Politikwissenschaften, dasselbe machen die modernen Erziehungswissenschaften und so weiter und so fort. Es gibt dann immer subversive Charaktere, die Luhmann gelesen haben, aber die haben es in den entsprechenden Feldern auch schwer. Luhmanns Beobachtung zweiter Ordnung folgt hingegen primär eigentlich meistens dem, was er den Modus der Paradoxie-Entfaltung nennt, und ist darin dann den Analysen von Marx von Widerspruchsdynamiken durchaus verwandt und führt durchaus sogar zu affinen Ergebnissen. Aber bei Luhmann führt es eben nicht sozusagen zur emphatischen Behauptung der anderen Gesellschaft, die sozusagen schon vor uns liegt und die wir nur ergreifen müssen, sondern angesichts des Fehlens von funktionalen Äquivalenten in der Gegenwart kippt das Ganze dann meistens in eine Argumentation um, wo er die Suche nach Alternativen selbst eher verspöttelt. Ne? Dann geht es um die Reflexionsdefizite und um die Überschätzung von Politik. Es geht um die Reflexionsdefizite sozialer Bewegungen. Und so enden viele Bücher von Luhmann, nachdem er sozusagen die Paradoxien eines bestimmten Bezugsproblems entfaltet hat, eben mit diesem Hinweis, aber eine andere Lösung in der Gegenwartsgesellschaft haben wir nicht, deswegen ist es eben auch so, wie es ist. Das ist sozusagen die ambivalente Struktur, wenn man versucht, Luhmann in dieser von ihm selbst gewählten Aufteilung zwischen paradoxen und tautologischen Gesellschaftsbeschreibungen einzuordnen. Was heißt das jetzt? Ich brauche wieder 5 Minuten länger, aber nicht viel mehr. Widerspruchsdynamiken und Paradoxieentfaltungen. Gucken wir uns mal an, wie Luhmann ein wichtiges Element der modernen Wirtschaft, nämlich die Knappheitsparadoxie und Knappheit als Kontingenzformel, beschreibt. Erstmal ein kleines Einleitungszitat. Erst eine Gesellschaft mit Geldwirtschaft kann den fantastischen Gedanken aufbringen, Arbeit sei knapp und deshalb begehrenswert. Also allein die Vorstellung, dass Arbeit ein knappes Gut ist und man eigentlich immer mehr Arbeit braucht und immer mehr arbeiten müsste, ist ein fantastischer Gedanke, der irgendwie in Bezug auf jede andere Gesellschaft und in Bezug auf alles, was außerhalb der Logik des Wirtschaftssystems liegt, ziemlich abstrus erscheinen müsste. Wie kommt es jetzt dazu? Luhmann geht erstmal davon aus, dass frühere Gesellschaften, vor allen Dingen älteste Gesellschaften, dafür gibt es ethnologische Befunde, weitgehend ohne Knappheit gelebt haben, weil es zwar sozusagen natürlich alltägliche Mangelerfahrungen gab, ne, es gab Ernteausfälle, es gab dies oder jenes, aber es gab nicht die allgemeine Vorstellung, dass wir in einer Gesellschaft von knappen Gütern leben würden und dass wir die ganze Zeit um knappe Güter konkurrieren müssten. Das ist für Luhmann erst in der grundlegenden Paradoxie der modernen Wirtschaft angelegt. Und diese Grundparadoxie der modernen Wirtschaft ist für Luhmann, dass gerade im Überfluss vorhandene Dinge, also Güter, von denen wir gar nicht wissen, wohin wir damit sollen, als knapp erscheinen und die ganze Zeit als knapp verhandelt werden. Knappheit kann unter diesen Voraussetzungen, wenn wir sozusagen diese Merkwürdigkeiten haben, Knappheit und Überfluss, konkret sehen wir das eben in der massenhaften Gütervernichtung in unserer modernen Gesellschaft, während Menschen vielerorts verhungern. Wenn wir diese Paradoxie haben, dann ist es so, dass die Knappheit nur aus den immanenten Strukturen und Bezugsproblemen der modernen Wirtschaft erklärt werden kann. Knappheit meint eine soziale Wahrnehmung von Beschränkungen, an die soziale Regulierungen anschließen können. Also über Knappheit werden bestimmte Sachen reguliert. Und das hängt für ihn als genuine soziale Größe eben nicht von der Gütermenge ab, sondern von den Modi des Zugriffs, der Verteilung und der Teilhabe, die eng mit bestimmten sozialen Asymmetrien verbunden sind. Knappheit als abstrakter universaler Orientierungsrahmen entsteht dabei erst mit der Verallgemeinerung des Eigentumscodes und der symbolischen Generalisierung des Kommunikationsmediums Geld als differenzielle Verteilung im System selbst. Das heißt, der Unterschied zu den normalen Wirtschaftswissenschaften ist jetzt hier Knappheit, das finden Sie in vielen volkswirtschaftlichen Lehrbüchern und so weiter und so fort, wird immer als Bezugsproblem allen Wirtschaftens und aller Gesellschaft letzten Endes vorausgesetzt, während es für Luhmann so ist, dass Knappheit ein Produkt und eine Voraussetzung der modernen Wirtschaft ist, die darüber strukturiert ist, dass Zugriffsmöglichkeiten auf prinzipiell vorhandene Güter in einer spezifischen Form strukturiert werden und limitiert werden, also begrenzt werden. Knappheit ist damit ein Beispiel für das, was Luhmann in seiner Theorie auch in allen möglichen anderen Systemen findet, nämlich ein Beispiel für eine Kontingenzformel. Das heißt, Kontingenzformel, es ist eine Formel, mit der die Kontingenz der Auswahl vieler verschiedener Möglichkeiten, wie sozusagen gesellschaftliche Beziehungen strukturiert und organisiert sein könnten, in einer bestimmten Art und Weise beschränkt wird. Es ist also eine Form, in der systemimmanent die Überfülle potenzieller Informationen und Anschlüsse so weit selektiv eingeschränkt wird, dass Kontingenz in sowas wie gesellschaftliche Notwendigkeit transformiert wird. Kontingenzformeln haben damit die Funktion, andere Möglichkeiten, die aufgegeben sind, zu unterdrücken. Also es geht darum, dass halt etwas, was prinzipiell möglich ist, von vornherein ausgeschlossen ist, damit nur ein bestimmter Anschluss wahrscheinlich wird. Konkret heißt das, das können wir derzeit auch in der EU massenhaft beobachten, dass in dem Moment, wo prinzipiell massenhaft verfügbare Güter in Bezug auf Geld und Eigentum knapp werden, die Zugriffs- und Verteilungsmöglichkeiten trotzdem immer schon durch die Zahlungsfähigkeit oder Unfähigkeit oder durch die Eigentumstitel vorstrukturiert und vorentschieden sind. Und das heißt, dass andere Möglichkeiten systematisch ausgeschlossen sind, zumindest in der Logik des modernen Wirtschaftens. Die andere Möglichkeit wäre eben den Überfluss an vorhandenen Lebensmitteln, Medikamenten nach irgendwelchen anderen Formen bedürfnisorientiert zu verteilen oder zum Beispiel nicht mehr profitable Fabriken, die aber noch funktionsfähig sind, der Belegschaft zur selbstorganisierten Produktion zu überlassen. Das ist aber innerhalb des modernen Wirtschaftssystems und der modernen Logik von Wirtschaft natürlich nicht möglich. Das ist dann, sind dann die Schönheiten der europäischen Sparmedizin in Griechenland, die ja sehr letale Effekte hat, also Zunahme von Sterberaten, nicht mehr Behandlung von Krebspatienten und so weiter und so fort. Aber nicht, weil die Medikamente oder zur Behandlung qualifizierte Personal fehlt, sondern weil eben das Geld knapp ist. Alternative Lösungsmöglichkeiten vollziehen sich dann eben nicht in der Systemlogik, sondern es gibt irgendwie solche Versuche, sowas wie solidarische Kliniken aufzubauen oder andere Versuche. Es gibt in Griechenland ja eine Menge von Fabrikbesetzungen, die aber letzten Endes natürlich alle quer zu den normalen Logiken von Wirtschaft, Politik, Eigentum und so weiter und so fort verlaufen. Bevor die Probleme so valent geworden sind, wie sie das im Moment sind, hat die Moderne sich eigentlich relativ lange damit beholfen, dass die Paradoxie innerhalb der Wirtschaftstheorie vor allen Dingen über Wachstum und Arbeit invisibilisiert worden ist, wie Luhmann das nennt. Wachstum und Arbeit sind nämlich die einzige systemimmanente Möglichkeit, die konstitutive Limitierung der Zugriffsmöglichkeiten durch den Eigentumscode zu dynamisieren, ohne den Eigentumscode auflösen zu müssen. Also das heißt, Arbeit und Wachstum sind mit dem Versprechen verbunden, dass alles so bleiben kann, wie es ist, aber alle sozusagen immer etwas mehr haben und mit Arbeit sozusagen auch Eigentum erwerben können. Das macht für Luhmann dann die Zentralstellung der Arbeit in der modernen Semantik aus. Dazu einfach ein schönes Zitat, das ich sehr mag. Als Eigentümer seiner körperlichen und geistigen Fähigkeiten wird jedermann zum Sklaven seiner selbst. Die Sklaverei wird allgemein und dadurch aufgehoben. Sie erscheint jetzt als Freiheit. Man bietet sie an als Gelegenheit, Eigentum zu erwerben. So kann es kurzfristig zu Optimismus kommen, der von Knappheit gänzlich absieht. Jeder kann arbeiten, ohne die Unterscheidung von Eigentum und Nicht-Eigentum zu stören, mit dem Versprechen verbunden, dass durch Arbeit halt alle irgendwann auch Eigentümer werden und alles wird gut und ist dann doch zum Besten bestellt in der besten aller möglichen Welten. Hat nicht funktioniert. Für Luhmann ist es so, dass Arbeit und Wachstum letzten Endes die Knappheitsparadoxie eben nicht auflösen können, sondern in dem Moment, wo man es immer mit limitierten Zufallsmöglichkeiten und in einer bestimmten Weise kodierten Anschlussmöglichkeiten zu tun hat, die Knappheitsparadoxie auch durch Arbeit und Wachstum nur in einer immer neuen Form sozusagen prozessiert werden kann. Das heißt, die Güter werden immer mehr und werden trotzdem gleichzeitig immer knapper oder erscheinen gleichzeitig immer knapper. Oder das Problem der Knappheitsparadoxie verlagert sich irgendwo anders hin. In der Luhmannschen Formulierung unter den Bedingungen einer fortgeschrittenen modernen Überflussproduktion ist es dann so, dass die Paradoxie gleichsam, wie er das nennt, ihren Wärmetod erreicht, also ihre Entropieschwelle sozusagen. Das ist der Punkt, an dem wir seit einigen Jahren sind. Jetzt erscheinen nämlich nicht mehr die vorhandenen Güter knapp, alle wissen, dass die Güter im Überfluss vorhanden sind, sondern es fehlt an zahlungswilligen oder zahlungsfähigen Käufern oder es erscheint eben so, dass die Arbeit knapp wird und damit eben sozusagen die Zugangsmöglichkeiten zum ökonomischen System für die gesellschaftliche Mehrheit. In der Systemlogik besteht dann die einzige Antwort darin, Arbeit zu schaffen, um zahlungsfähige Käufer zu schaffen. Das heißt mehr Wachstum, Steigerung von ökologischen Problemdynamiken und so weiter und so fort, während andere Möglichkeiten eben systematisch ausgeschlossen und blockiert bleiben. Der lange Rede kurzer Sinn, Sie werden jetzt hier drin einiges wiederentdeckt haben, was ich Ihnen so als einen der eskalierenden Grundwidersprüche in der Marx'schen Theorie am Anfang veranschaulicht habe, nämlich sozusagen die Widersprüchlichkeit einer Gesellschaft, die einerseits durch die Steigerung der Produktivkräfte die prinzipiell frei verfügbare Zeit und den Reichtum an Gütern immer weiter steigert, mit diesem Reichtum aber nichts anderes anzufangen weiß, als ihn immer nur in die weitere Produktion, in die weitere Arbeit, in das weitere Wachstum zurückzuspeisen und die halt deswegen als akutes Krisensymptom und als Zerfallssymptom wahrnimmt, was eigentlich sozusagen die Möglichkeit einer Gesellschaft der befreiten Zeit wäre. Damit wäre ich jetzt aber mit dem, was ich gesagt habe, für Luhmann etwas, was er sehr skeptisch beäugt. Ich wäre nämlich ein Alternativist. So endet dann auch sozusagen das Kapitel über die Knappheitsparadoxie in der Wirtschaft der Gesellschaft. Es gibt im Moment in der modernen Gesellschaft noch keine funktional äquivalente Lösung zur Kodierung wirtschaftlicher Kommunikation über Eigentum und Geld. Das heißt, es ist ja auch vollkommen klar, dass wir nicht irgendwie alle in kleine Kommunen gehen können und wieder irgendwie auf eigener Scholle produzieren wollen. Das heißt, tatsächlich ist es so, wenn das anders funktionieren sollte, bräuchten wir funktionell äquivalente Lösungen, die die Vermittlung von Gütern und Bedürfnissen, von Produktionskapazitäten und Bedürfnissen eben sicherstellen könnten, jenseits von Geld und Eigentum. Das fehlt zumindest derzeit tatsächlich auf einer globalen Ebene. Für Luhmann endet das Ganze dann, und damit enden viele Bücher, damit, dass er es der theoretischen Fantasie von Alternativisten überlässt, sich funktional äquivalente Lösungen vorzustellen und halt selbst nur den Anspruch hat, Probleme offen zu legen, ohne Lösungsangebote zu machen, aber so offen zu legen, dass irgendwie auch die Alternativisten, die er irgendwie immer gleichzeitig verschrottet, aber auch mit einer gewissen Sympathie beobachtet, wissen, welche Fragen sie zu berücksichtigen hätten, um nicht einfach in naiven Utopien der schon greifbaren ganz anderen Gesellschaft zu landen. Das war jetzt ein Beispiel, man könnte das durchspielen, romantische Liebe hatten wir beim letzten Mal schon, deswegen mache ich das jetzt nicht nochmal, könnte man auch mit Luhmann nochmal durchspielen. Was jetzt wichtig ist, abschließend wäre einfach zu sagen, dass man solche kritischen Reflexionen bei Luhmann in vielfältiger Form findet und damit die Luhmannsche Theorie auch viele kritische Lektüremöglichkeiten bietet. Es gibt keine schönere Beschreibung der modernen Demokratie als die von Luhmann, wo es einfach darum geht, dass der Mechanismus der Wahl oder der Legitimitätsbeschaffung von der politischen Entscheidungsfindung abtrennt, halt letzten Endes das System ist, das dem politischen Entscheidungen die höchste Autonomie gegenüber den Befindlichkeiten, Einstellungen, Willensbekundungen der Bevölkerungsmehrheit verleiht. Also Demokratie ist so, wie sie funktioniert, eigentlich genau das Gegenteil dessen, was sie behauptet zu sein, notwendig in der modernen Gesellschaft. Ist auch sehr, sehr schön und paradox beschrieben. Der Vorteil ist halt einfach, dass Demokratie gleichzeitig permanent die Absorption von Protest erlaubt, die halt einfach wieder in politische Wahl umgemünzt werden kann. Dann haben wir eben eine Protestwahl oder irgendwie eine Abwahl und so weiter und so fort, die aber an der Struktur sozusagen des politischen Systems eben nichts ändert. Also Absorption von Protest ohne Strukturgefährdung. Das könnte man weiter durchspielen. Eines der wichtigsten Bücher, das würde ich abschließend noch empfehlen, ist Ökologische Kommunikation, wo es halt letzten Endes um die Frage geht, kann sich die moderne Gesellschaft auf die von ihr selbst verursachten ökologischen Gefährdungen einstellen, kann sie die verarbeiten? Luhmanns Antwort ist wahrscheinlich nein, ganz einfach deswegen, weil keines der modernen Teilsysteme so strukturiert ist, dass es auf ökologische Krisen reagieren kann. Die Wirtschaft braucht progressive Regeneration von Zahlungsfähigkeit, muss aufgrund ihrer permanenten Paradoxien ständig wachsen, reagiert nur auf Zahlen und Nichtzahlen und die meisten ökologischen Kosten und Folgekosten tauchen halt in keinen Bilanzen auf. Politik denkt nicht in 20-Jahres-Horizonten, sondern in Wahlperioden von 4 Jahren. Das heißt, von der Politik ist diesbezüglich auch nicht viel zu erwarten. Die sozialen Bewegungen beschränken sich aufs Moralisieren und Träumen. Da wird wahrscheinlich auch nicht viel bei rauskommen. Deswegen ist Luhmann in dieser Frage sehr, sehr skeptisch. Letzten Endes ist all das, was er anbietet, aber eben auch als eine mögliche kritische Lektüre von Politik, Wirtschaft, Moral, sozialen Bewegungen und so weiter und so fort möglicherweise rezipierbar. Dass Luhmann bei all dem ambivalent bleibt, hat, glaube ich, mit blinden Flecken der Luhmannschen Theorie selbst zu tun. Das sagte er auch selbst, seine Theorie hat wie jeder andere ihre blinden Flecken. Davon würde ich 3 noch aufzählen und dann lasse ich sie wirklich gehen. Das eine ist die offene Frage nach einer möglichen strukturellen Dominanz von Wirtschaft, die Luhmann tatsächlich in der Theorie sozialer Systeme aufwirft. Funktioniert bei ihm einfach darüber, alle Organisationen sind geldabhängig, alle Funktionssysteme, also auch Politik und Wissenschaft, sind organisationsabhängig und über die Organisationsabhängigkeit der anderen Funktionssysteme und die Geldabhängigkeit aller Organisationen ist eben genau das, was in der Theorie funktionaler Differenzierung erstmal so schön aussieht. Wirtschaft mischt sich in Politik und Wissenschaft nicht ein und vice versa, etwas, was wieder zur offenen Frage wird. Eine offene Frage, die Luhmann aber halt nicht beantwortet, sondern er macht einfach diese Denkmöglichkeit auf. Und macht sie gleichzeitig wieder zu, indem er sich auf bestimmte, das ist dann wieder die Tautologie, eigene Theorieprämissen zurückzieht, dass ja Interdependenzunterbrechungen eingebaut sein müssen. Das andere wäre sozusagen die ungeklärte Frage des Verhältnisses funktionaler und sozialer Differenzierung in der Moderne. Also das heißt genau das, was ich Ihnen versucht habe zu illustrieren, was die marxischen oder auch bourdieuschen Bestimmungen der Klassentheorie ausmacht, dass sie halt einerseits versuchen, sozusagen die funktionalen Bedingungen der Produktion von Ungleichheit in der Moderne zu bestimmen, aber halt auch zu bestimmen, was das auf der Ebene der sozialen und politischen Beziehungen möglicherweise bewirkt. Also Konfliktpotenziale, Möglichkeiten von Protest und so weiter und so fort. Und damit verbunden, dass dieses Verhältnis ungeklärt bleibt, ist halt auch noch ein weiteres Problem, dass die Frage nach der Motivation und Funktion gesellschaftlicher Kämpfe in der Luhmannschen Theorie halt eigentlich letzten Endes extrem unterbestimmt bleibt. Also das heißt, man könnte das jetzt auch nochmal durchdeklinieren, Wenn man sich sozusagen anguckt, was Luhmann zur historischen Entstehung funktionaler Differenzierung erzählt, dann findet man ganz viel von dem wieder, was ich Ihnen irgendwie mit Foucault, Wallerstein, Marx versucht habe zu erzählen, über die Veränderungen, die sich so vom 15., 16. zum 18., 19. Jahrhundert in der Gesellschaft vollzogen haben. Luhmann beschreibt das aber halt alles in einer Sprache, wo es letzten Endes um die evolutive Selektion nach rein sachlichen Kriterien, nach sachlichen Funktionskriterien geht. Eine bestimmte Form von Wirtschaft, auch eine bestimmte Form von Recht. Deswegen bildet sich dann diese bestimmte Form von Recht auch aus. Und die interessante Frage ist, was ist eigentlich mit der ganzen Ebene der in dieser Zeit ja sehr valenten und belastlichen gesellschaftlichen Kämpfe, die genau darum geführt werden, dass bestimmte Eigentumsrechte durchgesetzt werden können. Das wäre eben die Ebene, die dann bei Foucault extrem wichtig ist, der durchaus auch sozusagen funktionale Eigenlogiken betrachtet, aber eben immer sozusagen verknüpft mit dieser Frage der sozialen Kämpfe, die eben auch irritieren, aufbrechen, verändern können und so weiter und so fort. Das wären eben Sachen, wo man bei Luhmann durchaus dann skeptisch werden kann. Ich hoffe, Ihnen trotzdem gezeigt zu haben, dass es ein alles in allem trotzdem wichtiges und interessantes Theorieangebot ist. Und damit würde ich Sie jetzt entlassen für heute. Das nächste Mal geht es nochmal um was Konkretes. Es geht um die Frage, ob das, wo wir uns gerade befinden, nämlich das Wissenschaftssystem, das moderne, oder eben auch die Konsumgesellschaft, tatsächlich, wie das einige Leute mal geglaubt haben, ein Beleg für die Aufhebung der primären Differenzen und Widersprüche kapitalistischer Gesellschaften ist oder eher seine Vollendung. Dabei wird es lustig werden, weil ich habe mir viele, es wird ja meine letzte Vorlesung hier sein, und ich habe mir deswegen viele schöne Beispiele aus meinen langjährigen Erfahrungen an einer Wissenschaftsinstitution aus der TU Dresden ausgedacht. Ich werde dankbar das machen, wozu wir immer aufgefordert werden als Dozierende. Wir werden nämlich regelmäßig dazu aufgefordert, alle Leute würden die TU immer so schlecht reden, weil wir uns ihre Imagekampagnen nicht genügend angucken würden. Nun bieten die Imagekampagnen der TU genau das, was Luhmann eben auch mit den Selbstbeobachtungen der Systeme macht. Sie bieten ein hervorragendes empirisches Material, um eine ganze Reihe von Widersprüchen und Paradoxien moderner wissenschaftlicher Organisationen und Milieus sichtbar zu machen. Das wäre die vollmundige Ankündigung. Also bis nächste Woche und schönen Nachmittag.